Sie. Protest gegen die Flüchtlingspolitik am Tag der offenen Tür der Bundesregierung. Linksaktivisten störten am Nachmittag die Pressekonferenz von Innenminister de Maizière, der sich eine Stunde lang Bürgerfragen stellte. Und auch die drehten sich immer wieder um das Thema Flüchtlinge. Dies auch, weil zwei Ministerpräsidenten, Volker Bouffier aus Hessen und Dietmar Woidke aus Brandenburg, am Wochenende nicht mehr ausschlossen, dass in diesem Jahr 1 Million Flüchtlinge nach Deutschland kommen könnten. Bisher geht die Regierung von 800.000 aus. Thomas de Maizière hält daran fest. Man wisse einfach nicht, welche Gegenmaßnahmen wie wirkten, sagt er unter Hinweis etwa auf den frisch fertiggestellten ungarischen Grenzzaun. Und er verspricht, wenn sich neue Flüchtlingszahlen seriös abschätzen ließen, werde er die Öffentlichkeit informieren. Eine Öffentlichkeit, die sich zunehmend fragt, wie viele Flüchtlinge Deutschland noch aufnehmen und versorgen könne. Thomas de Maizières Antwort: Das Grundrecht auf Asyl hat keine Obergrenze. Gleichzeitig bin ich mit Ihnen der Meinung, dass eine solche Zahl über Jahre für Deutschland zu viel ist. Wir kriegen das mit den 800.000 unter Anstrengung aller Kräfte hin. Das erfordert viel von uns, viel Geld und guten Willen und Kraft und auch wohl neue rechtliche Regelungen. Aber auf Dauer ist das auch für Deutschland zu viel. Zeitgleich im Bundeskanzleramt. Auch dort Besucher en masse, vor denen Angela Merkel dazu mahnt, vor dem Winter genügend Aufnahmeeinrichtungen zu schaffen. Noch an diesem Abend werde es darüber Beratungen geben. Zudem mahnt Merkel eine schnelle und faire Verteilung der Flüchtlinge in Europa an. Deutschland, Frankreich und Großbritannien haben deshalb ein Sondertreffen der EU-Innen- und Justizminister binnen 2 Wochen beantragt. Dort sollen sichere Herkunftsstaaten benannt werden. Außerdem sollen bis spätestens Jahresende in Südeuropa Registrierungszentren für Flüchtlinge eingerichtet werden. Unter Druck steht die Politik aber auch wegen des Fremdenhasses. 4 der 5 ostdeutschen Ministerpräsidenten wehren sich dagegen, dass Sachsen, Thüringen, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern wegen der Häufung rechtsextremistischer Übergriffe in Ostdeutschland an den Pranger gestellt würden. Dietmar Woidke, SPD-Regierungschefin Brandenburg, warnt in der Welt am Sonntag davor, vorschnell von einem ostdeutschen Problem zu sprechen. Thüringens Landeschef Bodo Ramelow spricht von einem gesamtdeutschen Problem. Erwin Sellering aus Mecklenburg-Vorpommern wehrt sich ebenfalls gegen Ost-West-Debatten wie Stanislaw Tillich. Sachsens Ministerpräsident räumt aber ein, dass es in seinem Bundesland eine nicht zu unterschätzende rechtsextreme Szene gebe. Auch das gehöre zur Wahrheit. Die Zahlen sprechen dabei eine deutliche Sprache. Bundesweit wurden bis Ende August 359 Attacken auf Flüchtlinge und Unterkünfte gezählt. 60% davon entfielen auf Ostdeutschland. Allein Sachsens Anteil betrug nach dieser Zählung 28%.